durchs Jugendamt. Und ich hatte zusätzlich ganz viele Probleme, Zwangspsychiatrie, wie ein Versuchskaninchen behandelt. Und das Jugendamt gibt mir meine Tochter nicht zurück. Warum hat man Ihnen das Kind weggenommen? Gutachten und Gutachten. Es ist so, sie wurde von meinem Ex-Mann missbraucht. Ich habe das angezeigt. Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt, weil ich keine Beweise hatte, bis auf ein Gutachten der Kinderpsychologin, die damals sagte, das Kind darf nicht mit ihm allein bleiben, sie ist auch zu jung, sie war damals 2,5 Jahre alt, ein bisschen älter als 2,5. Sie konnte schon sprechen, aber nicht sehr, sehr deutlich, aber sie konnte also sich verständigen auf Griechisch und Deutsch. Ja, und sie war weg auf einmal. Also noch nicht damals. Damals habe ich meinem Ex-Mann angezeigt. Das war September 2002. Und das Verfahren wurde eingestellt und dann hieß es, ich spinne. Das wäre meine Fantasie. Wer behauptet das? Wer behauptet das? Ja, mein Ex-Mann. Und das Lächerliche in der Sache, es ist so, dass diese Sache, diese Geschichte mit meinem Ex-Mann, der tatsächlich das Kind missbraucht hat, mich so sehr bewegt hat, dass ich zwischen Herbst 2002 und Februar 2003 tatsächlich K.O. war und mit den Nerven fertig. Damals aber meine Tochter war bei mir, meine Mutter war hier, sie hat auf die Kleine aufgepasst, ich habe keine Hilfe bekommen. Ich bin arbeiten gegangen über Leihfirma mit null Nerven, keine Reflexe. Ich bin arbeiten gegangen. Ja, jeden Abend hat mir meine Mutter einen Tee zubereitet, habe ich geschlafen, irgendwann ging es mir besser. Ne? Und dann, die Richterin hat Kontakte erlaubt, unbegleiteten Umgang zwischen Kind und zwischen meiner Tochter und meinem Ex-Mann. Und das war der Punkt, wo es Streit gab. Sie haben aus meiner Sicht den Missbrauch genutzt, um das Kind zu bekommen. Die Richterin hat gesagt, er darf allein mit dem Kind bleiben. Ich habe gesagt, nein, meine Tochter hat auch mit meiner Schwester geredet. Die Kinderpsychologin ist weder Bekannte von mir, wir sind nicht verwandt. Ich habe kein Geld, um sie zu bestechen. Sie hatte keinen Grund zu lügen. Die Kinderpsychologin hat ganz deutlich gesagt, das Kind ist zu jung, um sich so etwas vorzustellen, was sie da beschrieben hat. Und es gab mit Sicherheit eine angstauslösende Situation. Das Kind darf nicht allein mit ihm bleiben. Trotzdem, ein Jahr später, die Richterin, ohne meine Zustimmung, hat ein Protokoll verfasst, wo es sogar drinnen steht, die Mutter ist damit einverstanden. Und die Anwältin sagte damals zu mir, wissen Sie, Frau Gariani, falls Sie darauf bestehen, dass er das Kind nicht trifft, dann es kann sein, dass er das Kind bekommt. Also akzeptieren Sie es. Ja, und es gab dann Treffen im Kinderschutzbund und wieder Treffen. Und ich habe gesagt, lassen Sie bitte das Kind nicht allein mit meinem Mann, falls er das, und ich habe es schriftlich gegeben, dem Kinderschutzbund, falls er das Kind entführt, dann mache ich euch verantwortlich. Ne? Und natürlich, die haben dann gesagt, die Mutter kooperiert nicht, wir brechen die Kontakte ab, dann wollte er das Kind haben. Und die Richterin schickte mich zu Gutachter und die Gutachter haben geschrieben, ich hätte Verfolgungswahn und dies und das. Ich bin problematisch. Ich habe einen Psychiater besucht. Ich habe einen Persönlichkeitstest gemacht im Jahr 2004. Den Test von Minnesota University, IMMP oder so ähnlich heißt es. Und da hat Stabilität gezeigt, dieser Test. Hat nichts Auffälliges. Also ich war mein Profil war innerhalb der Grenze, ne? Weil es diese Tests, Persönlichkeitstests, es gibt gewisse Grenzen. Wenn man diese Grenze überschreitet, dann heißt es ja, er ist depressiv oder er ist aggressiv oder was weiß ich, alles Mögliche. Und ich war innerhalb der Grenze und weit von der Grenze sogar, mein Profil. Trotzdem, die Anwältin sagte damals, nein, Gutachter ist besser. Ich wurde zum Gutachter geschickt und wieder zum Gutachter. Und dann gab es einen Streit zwischen Katholiken und Evangelisten, wer meine Tochter bekommt, die ein orthodoxes Kind. Ja, irgendwann haben die Katholiken gewonnen. Dann wollten sie meine Tochter war weg. Im 2006 hat das Jugendamt Erlangen das Kind in Obhut genommen. Ein oder zwei Jahre später ein Richter hat das Sorgerecht dem Jugendamt Schwabach übertragen, weil meine Tochter in Schwabach lebte, bei einer katholischen Familie. Meine Tochter wurde zur Schule geschickt, zu Katholischunterricht. Ich bin zwei Jahre später informiert worden, als sie mich fragen wollten, ob ich damit einverstanden wäre, dass sie die Religion wechselt. Ist das nicht zu viel für Sie jetzt, wenn ich das alles erzähle? Nein, sagen Sie mal, wie kommen Sie denn darauf, dass das Kind damals missbraucht worden ist? Wo haben Sie das festgestellt? Die Kleine hat sich beschwert bei mir und ich war schockiert natürlich und ich habe immer wieder meine Schwester angerufen, die in Griechenland war. Mit zwei Jahren? Wie bitte? Im Alter von zwei Jahren? Zweieinhalb. Meine Tochter ist am 1.1.2000 geboren und sie hat angefangen, sich zu beschweren im Frühling 2002. Und es ging so im Sommer 2002, dann im September, da war sie schon älter als zweieinhalb. Und mit zweieinhalb, die Kinder können schon ein wenig reden. Ja. Also meine Tochter konnte schon reden. Ich habe viel mit ihr geredet und sie konnte ein wenig Griechisch und ein wenig Deutsch reden. Sie hat zu mir gesagt, der Papa hat mir weggetan, der Papa hat das getan und ich habe auch bemerkt, bestimmte Sachen. Er gab zum Beispiel, irgendwann kam meine Schwester, weil sie sich Sorgen machte und meine Tochter erklärte zu ihr einiges. Meine Schwester wollte mir nicht alles sagen, sie war selbst schockiert. Aber meine Tochter sagte zu ihr, ich darf es der Mama nicht sagen. Natürlich, sie hat es nicht so ausgesprochen. Sie sagte, Mama, nichts sagen. Sie konnte nicht deutlich reden. Ne? Sie konnte nicht sagen, Papa hat es mir nicht erlaubt. Ne? Mit so jung, sie sagte, nichts der Mama sagen. Nichts der Mama sagen. So hat sie damals geredet. Sie war jetzt verhalten. Ja. Ja. Und ja, meine Schwester hat zu mir gesagt, gehen wir zur Polizei. Ja, und dann gab es die Vernehmung und das Ganze, was sowieso zu viel war. Also das war, wie gesagt, Herbst 2002. Und dann sagte man zu mir, wenn ich mich recht erinnere, die Polizei hat gesagt, ich soll Kontakt zum Jugendamt aufnehmen. Das Jugendamt sagte zu mir, ich soll zur Gutachterin gehen. Und ich bin zur Kinderklinik gegangen, wo eine Gutachterin war. Und sie hat das Kind untersucht. Und die Gutachterin hat ein Gutachten erstellt. Wissen Sie, das mit den Gutachten, das finde ich nicht okay, weil ich ganz kaputt gemacht worden bin von den Gutachten danach. In diesem Fall, das war ein kleines Kind und die Kinderpsychologin hat gesagt, zu ihrem Schutz soll sie nicht allein mit ihm bleiben. Und ja, das war für mich dann unverständlich, wieso man gesagt hat, er darf allein mit ihr bleiben. Mhm. Man hat's getan. Und ich weiß, es gibt oft, ich habe oft, weil ich bin viel im Internet, ich habe Kontakt zu anderen betroffenen Eltern aufgenommen. Ich weiß, es gibt viele Männer, die sagen, ja, man hat mich zu Unrecht beschuldigt. Ich glaube es, dass es passieren kann. Bei mir, es war nicht der Fall. Das war nicht so. Naja, dann hieß es, ja, sie hat Wahnvorstellungen. Und natürlich, ich habe auch einen Fehler, obwohl ich sehe da keinen Fehler, aber man warf mir vor, das war mein Fehler. Ich habe meinem Ex-Mann und seine Mutter beschuldigt, in einem Organhandelkomplott verwickelt zu sein. Und da war der Punkt, wo alle Leute hier sich gegen mich gestellt haben. Aber das war die Wahrheit, was ich erzählt habe, dem Gutachter, nämlich, dass ich drei Nieren habe und das kann ich nachweisen. Ich habe Dokumente. Und zweitens, dass schon in Griechenland meine Schwiegermutter mich gefragt hatte, ob ich bereit wäre, eine Niere zu verkaufen. Diese Frage ist mir gestellt worden in Griechenland. Und nicht nur von meiner Schwiegermutter. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass man mich dann nach Deutschland bringt. Deswegen, weil nach Deutschland bin ich umgezogen im Jahr 2001, nachdem mein Ex-Mann hier eine Arbeit gefunden hatte. Erstens. Zweitens, nachdem ich Probleme hatte, weil er war nicht gekommen, als er das Kind taufen wollte. Er hat, ich denke, heute mit Absicht Probleme gemacht. Dann haben wir das Kind doch getauft, orthodox. Ja, jetzt wollen die Katholiken aus meiner Tochter ein katholisches Mädchen machen. Wo lebt das Kind jetzt? Das Kind lebt in Schwabach bei einer Pflegefamilie, aber das ist nicht alles, das ist nicht die ganze Geschichte. Ich ermittle 10 Jahre lang. Ich bin zu Ermittler geworden. Ich habe einen Bekannten von meinem Ex-Mann unter Druck gesetzt und ich habe ihn gefragt, was ist los, weil ich wusste, er hat Informationen, die ich nicht habe. Ich habe mal ein Gespräch nämlich gehört zwischen den beiden, wo mein Ex-Mann zu ihm sagte, ja, die ist blöd, die hat keine Ahnung, die weiß nichts davon. Und ich wusste, er hat mich gemeint. Dann hieß es von diesem Bekannten, das war im Jahr 2005 ungefähr, der hier in Erlangen wohnt, ein Grieche, er sagte zu mir, Athena, du hast Probleme, weil du eine Zwillingsschwester gehabt hast, die adoptiert zur Adoption gegeben war. Ne? Und deswegen hast du drei Nieren, das kommt bei Zwillingen vor, das eine hat drei und das andere hat eine Niere. Und ich habe ihn anfangs nicht geglaubt. Dann habe ich bestimmte Deutsche kennengelernt, weil er mich in eine bestimmte Kneipe geschickt hat. Und dann gab es mehrere Leute, die zu mir sagten, ich habe eine Zwillingsschwester. Und irgendwann habe ich es geglaubt. Und das war kein Zufall, dass ich es geglaubt habe. Es war nämlich so, ich war in den 90er schon in Deutschland und es gab damals auch Leute, die zu mir sagten, Athena, du hast eine Zwillingsschwester. Und damals, in den 90er, ich habe meine Mutter angerufen in Griechenland. Ich habe gesagt, Mama, was ist los? Die Leute erzählen sowas. Und meine Mutter sagte, hallo, ich würde niemals ein Kind hergeben. Die Leute, die verarschen dich. Bist du naiv? So hieß es damals in den 90er. Du bist blöd und die Deutschen haben gemerkt, dass du naiv bist und dass du alles glaubst und die wollen dich verarschen. Das hat mir meine Mutter in den 90ern gesagt. Also ich war sicher, weil meine Mutter grundsätzlich ehrlich ist, ich war sicher, naja, das sind so Gerüchte. Ne? Aber es ist so, meine Mutter war in Vollnarkose, als ich zur Welt kam. Meine Mutter sagte aber auch, als ich es ihr sagte, nö, dein Vater würde mir nie sowas antun, ein Kind heimlich weggeben. Also es ist jetzt so, ich hatte eine Zwillingsschwester, ist mir inzwischen klar geworden, die zur Adoption gegeben worden ist. Ne? Ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte erklären, wie ich dahinter gekommen ist, sondern was ich jetzt herausgefunden habe in den 10 Jahren, wo ich in Erlangen lebe. Ich hatte eine Zwillingsschwester, die zur Adoption gegeben worden war, hinter den Rücken meiner Mutter, die unfruchtbar war, mit nur einer Niere, ohne Blase. Sie hat irgendwann eine künstliche Blase bekommen. Und zwar ohne Blase, weil ich habe einen blinden Harnleiter, wir über die Nabel miteinander verbunden waren und nach der Geburt wurde Harnleiter abgeschnitten, also über die Nabel oder neben, was weiß ich ungefähr, war das so. Das hat man mir erzählt, ne? Das ist nicht meine Fantasie, das ist mir erzählt worden. Und ich habe Dokumente, die nachweisen können, dass ich rechts eine Doppelniere habe, links eine normale Niere, plus einen blinden Harnleiter. Also es ist jetzt so, ich hatte eine Zwillingsschwester, die wurde zur Adoption gegeben, getrennt von mir, großgezogen. Und heute sind diese korrupten Menschen so weit, dass sie behaupten, die Vanessa wäre nicht meine Tochter. Obwohl ich fruchtbar bin und ich das Kind bekommen habe, Man hat behauptet, die Vanessa wäre nicht meine Tochter. Wer wäre dann die Mutter? Meine Zwillingsschwester, die inzwischen verstorben ist, die keine Kinder bekommen könnte? Wer wäre die Mutter, wenn nicht ich? Meine Tochter sagte letztes Jahr zu mir, und sie war sehr traurig, meine Mama ist tot. Also ihre Mutter bin ich und ich bin am Leben. Also was meine Zwillingsschwester betrifft, ich habe viel zu wenig Informationen. Erstens, dass sie mit Vorname Helga hieß. Mag ich den Namen nicht, aber das ist unwichtig. Also zweitens, dass sie irgendwie ihre Stiefeltern, wie heißt das, Hotels und Kliniken besaßen. Ich bin der Überzeugung, St. Paul Hotel München, Bavaria Klinik, mehr weiß ich nicht, was sie alles hatte. Ich vermute noch Garni, obwohl das kann sein, dass es einem Griechen gehörte, weil es ist nämlich so, man hat es so gemacht in der Vergangenheit, man hat versucht, Geld mit Geld zu verheiraten und mich beiseite gestellt. Und jetzt noch dazu mein Kind weggenommen. In der Überzeugung, meine Tochter sei nicht die Tochter meines Ex-Mannes, sondern die Tochter des Alexis Andronikos, der viel Geld hat. Also, es ist jetzt Folgendes noch passiert, das klingt alles komisch, aber das soll man nachprüfen, ne? wenn das alles meine Fantasie ist. Es ist jetzt so, man hat hinter meinem Rücken Vaterschaftstest gemacht und Gott sei Dank, sie können nicht herausfinden, wer der Vater ist, weil beide Männer gemeinsame Vorfahren haben. Also einen Gott gibt es vielleicht, der bestraft solche Männer, die hinterlistig sind. Jetzt, man kann nicht wissen, wer der Vater ist, ne? Aber mein Kind hat man mir schon weggenommen, ne? In der Überzeugung, hier in Erlangen, der Vater sei der Alexandronikos, ne? Und nicht mein Ex-Mann, der Vorlidas, der mit ihm irgendwie verwandt ist, weiß ich nicht wie genau. Da muss man in den 40er Jahren suchen, wo die deutschen Soldaten da rumgefickt haben in Griechenland. Tut mir leid, dass ich so grob bin. Jetzt ist meine Tochter weg. Und die Katholiken wollen mir meine Tochter nicht zurückgeben. Sie wollen aus meiner Tochter ein katholisches Kind machen, was mich so weit brachte, dass ich im Internet die katholische Kirche beschimpfe und nicht nur. Na? Ja, amok bin ich nicht gelaufen. Haben Sie die Möglichkeit, solche Gutachten, wie sie über Sie geschrieben worden sind, per E-Mail weiter zu versenden? Die Gutachten? Ja, man hat doch etwas über Sie geschrieben. Ja, die sind viel zu dick, die musste ich alles einscannen. Das sind ganz viele Gutachten, die musste ich alles einscannen. Das habe ich, die Möglichkeit. Das ist das Wichtigste von allem, die Gutachten. Die Gutachten? Ja, wenn man schreibt, dass sie irgendwelche Wahnvorstellungen hätten. Ja, natürlich. Ja, das lässt sich ja durch die Gutachten meistens widerlegen, wenn es nicht stimmt. Aha. Die meisten sogenannten Gutachten sind ja meistens nur Behauptungen. Da wird irgendetwas niedergeschrieben, am Ende wird eine Behauptung angefügt, dann versucht man eine Krankheit zu beschreiben, aber keinen Sachverhalt zu beweisen. Ja, Verfolgungswahn zum Beispiel. Und noch dazu, die Gutachter haben oft das, was ich erzählt habe, haben sie es gedreht, sie haben was anderes geschrieben oder so meinen Satz so umformt, ne? Mhm. Dass es gegen mich sprach. Ich war... Als ich die Gutachten sah, ich war schockiert, weil ich bin hingegangen das erste Mal in der Überzeugung, ich bekomme Hilfe. Ich fühlte mich richtig bedroht. Ich hatte Angst, ich machte mir Sorgen um meine Tochter und ich dachte, diese Frau hilft mir, ne? Und als ich es ihr erzählte, was passiert, natürlich, ich war durcheinander, ja? Aber das bedeutet nicht, dass man krank ist. Krank, also krank, ohne Reflexe, na? Das ist krank, na? Man hat ein Problem, man ist krank. Das war ich, zwischen Oktober 2002 und Februar 2003. Dann hatte ich alle meine Nerven wieder und ich habe meine Energie gesammelt, um mein Kind zu beschützen. Und was hatte ich davon? Jeder hat versucht, mich fertig zu machen. Jeder, von allen Seiten. Und das wegen Geld. Ne? Und sie haben mein Kind geschnappt und dann hieß es, ja, die Frau Karajani hat keine, will nicht die Realität sehen, sie will nicht zugeben, dass sie krank ist, ne? Dass sie ein Problem hat und alles Mögliche. Also die Gutachten, ich kann sie alle einscannen und dann sie per E-Mail schicken. Wie alt ist das Kind jetzt? Das Kind wird jetzt 12 am 1. Januar. Ich habe Ihnen gesagt, sie ist erst 2000 geboren. Haben Sie noch Kontakt zu dem Kind? Überhaupt nicht. Seit März. Es ist so. Sie haben noch dazu, ja, ich bin ja anders. Wie gesagt, ich bin als Zwilling zur Welt gekommen und mit Doppelniere und meine Hormone sind auch anders. Und ich habe zum Beispiel mehr Testosteron als die andere Frauen. Aber ich habe auch mehr Östrogen. Östrogene, das bedeutet also, meine Testosteron bedeutet nicht, dass ich keine Frau bin, ja? Und die Frauen des Jugendamtes im März haben folgende Blödsinn gemacht. Sie sagten zu mir, die Frau Riedl-Strabel und die Frau Plinopoulos, kommen Sie hierher. Ich bin hingegangen, setzen Sie sich. Und dann haben sie zu mir gesagt, legen Sie bitte Ihre Hände auf den Tisch. Und ich habe es getan. Und dann haben sie sich gegenseitig angeschaut, als hätten sie etwas bestätigt. Und dann sagte die Frau Plinopoulos zu mir, Frau Karajani, ab jetzt und bis zur Gerichtsentscheidung, Oberlandesgericht im Sommer, Sie werden mit Ihrer Tochter weder telefonieren noch treffen. Ich habe gesagt, wieso? Ich verlange eine Erklärung von euch, warum letztes Jahr sie zu mir sagte, ich wäre nicht die Mutter. Das ist nicht unser Thema, also absolut dominant, die Frauen. Und dann ist die Frau Ptinopoulos aufgestanden, sie zeigte mir die Tür, raus, sagte sie. Ich habe mir gedacht, mein Gott, wie in den Filmen, ne? Mit den Nazis. Da bin ich rausgegangen, ist sie rausgegangen, ich habe sie bespuckt ins Gesicht. Es gab ein Theater. Okay, lassen wir es jetzt zum Thema. Was sie bestätigt haben, ist, dass mein Ringfinger länger als mein Zeigefinger ist. Und deswegen haben sie dann behauptet, ja, das ist keine richtige Frau. Ja? Das war die Erklärung in ihrer Wahrnehmung, diese blöde Frauen. Also nach meiner Meinung nach, sie sind blöd. Also das ist nicht verantwortlich, was sie machen. Sie hätten sich informieren müssen. Nicht einfach sagen, ja, sie haben was gesagt oder irgendein Vorgesetzter oder was weiß ich, hat was gesagt oder irgendein Arzt. Jeder Arzt weiß nicht alles. Na? Und dann hieß es, ja, heißt es etwa, Frauen, die ein langes Ringfinger haben, nicht fruchtbar sind oder wie? Jetzt habe ich Dokumente vom Griechenland noch und auch von 2010, wo ich mich untersucht habe, mit Absicht, an Politiker geschickt, die nachweisen können, dass ich fruchtbar bin. Sogar mehr als die andere Frauen meines Alters. Man hat mir keinen anderen Weg überlassen. Und ich habe alles im Internet veröffentlicht und ich habe Polizeistellen im Ausland darüber informiert. Und ich werde ja nicht aufhören, bis ich mein Recht bekomme. Haben Sie denn einen Rechtsanwalt in Ihrer Sache? Wie bitte? Haben Sie einen Rechtsanwalt in Ihrer Sache? Nein. Haben Sie Einkommen? Der letzte Rechtsanwalt von mir, das war von Oberlandesgericht, wo ich mich beschwert habe wegen der Entscheidung von letzten Jahr, wo die Rückübertragung des Sorgerechts abgelehnt wurde. Und das Oberlandesgericht hat meine Beschwerde zurückgewiesen. Das war der letzte Anwalt, den ich hatte, den ich nur noch Geld schulde, aber ja, er ist nicht genug, um mich in Ruhe zu lassen im Moment. Ne? Haben Sie irgendein Einkommen? Ja, ich habe, aber es ist jetzt so, die wollen von allen Seiten von mir Geld haben. Wenn ich das Geld bezahle, dann bleibt mir nichts mehr zu essen und das zahle ich nicht. Zum Beispiel wegen des Streits im März im Jugendamt, wo die Frauen zu mir sagten, du siehst deine Tochter nie wieder, bis zur Entscheidung, und ich sehe meine Tochter aber immer noch nicht. Ich habe Hausverbot bekommen, 2 Monate, und ich durfte mich beschweren. Ich habe mich in Ansbach beschwert, an das Verwaltungsgericht, na, wie es drinnen stand. Schriftlich habe ich das gemacht, so wie ich es kann. Ja, ich bin ja keine Anwältin. Ich habe hingeschrieben und dann bekam ich eine Rechnung dafür und man versuchte mir Betreuer zu verpassen, weil Ansbach hat Informationen von Erlangen bekommen. Ja, sie ist eine kranke Frau, die Wahnvorstellungen hat. Sie bildet sich ein, sie hätte eine Zwillingsschwester, sie bildet sich ein, man wollte mit ihrer Niere handeln, sie bildet sich ein, dies und das. Können Sie diese Gutachten 1 kennen? Ja, das kann ich machen. Das kann ich machen. Das nimmt mir bestimmt viel Zeit, aber ich kann es gleich machen. Vielleicht geht Kopieren schneller und per Post senden? Ja, ich weiß nicht, ob ich die Post vertrauen kann, weil meine Geburtsurkunde hat einen Monat gebraucht, bis sie kommt. Ich habe zuerst angerufen und geschimpft. Habe sie per Fax bekommen, letztes Jahr im Sommer. Es geht ja nur um ein paar Farbkopien. Ein paar Schwarz-Weiß-Kopien. Sie könnten das Ganze kopieren, wenn das schneller gehen würde, und dann per Post versenden. Geht das schneller oder ist Einscannen schneller? Nein, ich glaube, ist besser Einscannen. Ich kann sie einscannen und dann die E-Mail, Udo Strich, na? Ja. Ich kann sie einscannen. Ich habe inzwischen gelernt, wie es ist, als bei der F-Datei. Ich habe gelernt jetzt auch, weil am Anfang ich kam nicht zurecht. Jedes Gutachten, also egal wie viele Seiten, 20 oder 30 oder 15, weil es gibt mehrere Gutachten. Ich kann sie als PDF-Dateien einscannen und dann sie schicken. Ja. Und ich kann an sie auch Beschlüsse, es gibt Beschlüsse, die natürlich nicht unterschrieben sind. Das ist jetzt ein anderes Problem, ein rechtliches Problem. Und auch die Bestätigung vom Erlangen, wo drauf steht, ihre Tochter besitzt immer noch die griechische Staatsangehörigkeit im Beschluss vom 2010. Es war ein Fehler im Programm, also durch Vorbelegung im Computer. Weil im Beschluss von 2010, es stand sogar, dass meine Tochter die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Also plötzlich, meine Tochter war Deutsche. Ja. Können Sie die Wohnung wechseln? Die Wohnung? Wechseln, ja. Oder ist es ein Problem für Sie? Ein großes Problem. Wo finde ich eine andere Wohnung? Wenn Sie umziehen würden, müsste normalerweise auch ein anderes Jugendamt zuständig sein. Eine Bekannte von mir ist nach Hamburg verzogen. Plötzlich war das Jugendamt in Hamburg zuständig. Das Jugendamt, wo das Kind lebt, ist immer zuständig. Also diesmal, bei mir war es so, das Kind wurde vom Jugendamt Erlangen entzogen. Dann hat man aber eine Familie in Schwabach gefunden. Jetzt ist das Jugendamt Schwabach zuständig. Aber das Jugendamt Erlangen ist für die Treffen zwischen mir und meiner Tochter immer noch zuständig, weil ich hier wohne. Also wenn ich umziehe, nehmen wir an Bamberg, dann wäre das Jugendamt Bamberg vielleicht zuständig für meinen Kontakt zu meiner Tochter. Aber was mein Kind betrifft, da hat das Jugendamt Schwabach zu sagen. Sind Sie da sicher? Ja, der Richter... Der Rechtspfleger Kirch mit seinem Beschluss, der nicht unterschrieben war natürlich, weil keiner der Beschlüsse ist unterschrieben, das ist jetzt, hat alles an das Jugendamt Schwabach übertragen. Vermögen, dies und das. Ich habe jetzt neulich die Dokumente eingescannt, hat alles an Schwabach übertragen. Und sie wollten meine Tochter zu Katholiken machen. Und ich weiß jetzt, warum auch so. Ich wurde auch im Jahr 89 unter Druck gesetzt von meinem eigenen Vater. Er sagte zu mir, falls du gefragt wirst, wärst du nicht getauft, was würdest du werden? Du sollst sagen, katholisch. Und ich sagte zu meinem Vater, nein. Ja, wieso? Ich habe gesagt, weil ich nicht weiß, was ich werden würde, wäre ich nicht getauft. Jetzt bin ich orthodox, ist mir egal. Und es ist mir egal, weil mich keiner zwingt, orthodox zu sein. Ja, dann hat er gesagt, nein, du sollst sagen, katholisch. Ich habe gesagt, ja, warum? Ja, weil die andere, die macht, was du machst und du bist kein gutes Vorbild. Und sie will machen, sein, was du willst und sie muss katholisch werden. Welche andere? Ja, diese, deine Schwester. Ja, ist sie meine Schwester? Nein, ist sie nicht. Ja, was ist sie denn? Was will sie mit mir? Ja, sie spinnt ein bisschen. So war es im Jahr 89 ungefähr. Also es gab eine Frau, die nicht getauft war, weil sie adoptiert war und ihre Stiefeltern waren aus zwei verschiedenen Religionen. Und die Frage war, wird sie katholisch oder was weiß ich. Na? Und sie hat mich kopiert und ich wurde unter Druck gesetzt zu sagen katholisch, damit sie katholisch wird. Und ich habe Streit gehabt mit meinem Vater damals, es war 89, hat gesagt, hallo. Bist du dicht im Kopf? Hat er gesagt, sie muss katholisch werden. Ja, warum? Ja, weil viel Geld, sie haben viel Geld und jetzt viel Geld verloren, die Kirche verliert Geld. Und dann habe ich geschimpft. Ich habe ihn beschimpft. Ich habe gesagt, die sind, ey, die sind gläubig, habe ich gesagt, die denken ja nur ans Geld. Ich mache das nicht. Ich mache da nicht mit. Ja, es gab solche Theater in der Vergangenheit, solche Sachen. Komische Situationen. Und als ich dann meinen Vater unter Druck setze, ja, sag mir jetzt, was hier los ist, na? Dann hieß es, nö, stimmt das alles nicht. Ich hatte, ja, ich war hier 5 Jahre lang ungefähr, ich wollte eigentlich studieren, zwischen 88 und 93. Ich habe aber nicht studiert, ich habe bei Quelle eine Zeit lang gearbeitet und dann habe ich es akzeptiert, dass ich nicht weiterkomme, weil ich hatte kein Geld für ein Studium und ich bin zurück nach Griechenland gezogen im Jahr 93. Und das Theater ging dort weiter. In Griechenland ging weiter das Theater. Da gab es auch Menschen, die zu mir sagten, ja, du hast eine Zwillingsschwester. Da bin ich zu meiner Mutter gegangen, ja, Mama, was ist los? Ach, die verrauschen dich. Es war die ganze Zeit so. Und als es mir bewusst war, dass ich tatsächlich eine Zwillingsschwester hatte, das war schon 2006 Frühling, wo ein deutscher Mann hier namens Klaus, als ich ihm erzählte über einen Unfall in Griechenland, wo mein Ex-Mann an das Auto manipuliert hatte, dann hatte er gemeint, in dem Auto war deine Zwillingsschwester. Und das war der Höhepunkt, wo ich überhaupt keine Hilfe bekommen habe, wo ich ganz kaputt war am Ende, weil sowas zu realisieren zu hart ist. Und keiner ist zu mir gestanden. Meine Schwester aus Griechenland und mein Vater sind hierher gekommen. Und als ich sie gefragt habe, dann hieß es, nein, nein, nein, nein, Athena, lass das, vergiss es, du kannst sowas nicht verkraften. Stimmt gar nicht. Und sie sind wieder weggegangen. Dann bin ich zwangspsychiatrisiert worden. Ich habe zu den Ärzten gesagt, wissen Sie, hier gab es Leute, die haben mir das und das und das und das erzählt. Dann haben die Ärzte vom Klinikum am Europakanal meine Mutter in Griechenland angerufen. Ja, ihre Tochter hat gesagt, sie hätte eine Zwillingsschwester. Dann sagte meine Mutter zu den Ärzten, ja, meine Tochter spinnt. Dann wurde ich zwangspsychiatrisiert. Was heißt das, Sie wurden zwangspsychiatrisiert? Was ist genau passiert? Es gab einen Beschluss. Ich bekomme eine Betreuerin. Meine Betreuerin hat Antrag gestellt, dass ich psychiatrisiert werde. Was heißt denn das psychiatrisiert? Sie sagte, es gibt Gutachten. Die Richterin Gründler vom Familiengericht hatte mich ins Wissen zu Gutachter geschickt. Einer der Gutachter hat vorgeschlagen, Therapie medikamentöse. Ach du Schwachsinn. Dann die Richterin hat mir eine Betreuerin verpasst oder einen Richter. Also mit Beschluss, ich bekam eine Betreuerin. Ich habe mir gedacht, okay, ja, dann versuche ich jetzt, dich gut mit dieser Person zu verstehen. Diese Betreuerin sollte mir angeblich helfen, das hat man mir gesagt. Und was machte diese Betreuerin? Sie hat Antrag gestellt, dass ich im Klinikum Therapie mache. Und der Richter hat diesen Antrag bestätigt, na? Und auf einmal bekomme ich einen Anruf im Sommer 2006. Ich war nicht zu Hause. Ja, treffen wir uns. Da war eine Frau von der Stadt Erlangen. Ich sollte diese Frau vor dem Rathaus treffen und da war die Polizei in der Nähe und sie zeigte mir einen Beschluss und sie sagte, sie müssen jetzt ins Klinikum und wenn sie nicht kommen, dann holt die Polizei sie und sie bringt sie hin. Und ich wollte natürlich kein Theater machen am Rathaus, da vor dem Rathaus. Und ich bin im Polizeiwagen gestiegen und die haben mich in die Psychiatrie geführt. Was passierte dort? Ich habe mit den Ärzten gesprochen und am nächsten Tag, sie sagten zu mir, es gibt einen Beschluss, ich muss dort 6 Wochen bleiben. Und ich muss Medikamente einnehmen. Ich sagte, ich will nicht. Und dann sah ich zu, wie eine Frau auf und ab gegangen ist und hat sie gejammert. Hey, ihr habt mir Spritze gegeben, warum habt ihr das mir angetan? Ich wollte doch keine Medikamente geben, nehmen. Und diese ältere Frau hat gejammert, dass sie zwangsweise eine Spritze erhielt, na? Weil sie keine Medikamente schlucken wollte. Und da habe ich mir gedacht, Athena, vergiss es, na? Die werden mit Gewalt dir den Gift eingeben. Na? Ja, und ich habe das einnehmen müssen. Sie sind gekommen, 3 Leute, 2 Männer und eine Frau oder 2 Frauen und ein Mann, kann ich mich nicht genau erinnern. Und sie haben gesagt, schlucken Sie es. Und ich habe es geschluckt. Bevor dass ich, weil ich wusste, wenn ich anfange zu schreien und zu sagen, ich will nicht, die werden Gewalt anwenden. Und dann wird es noch heißen, ja, sie hat sich gewehrt und sie hat geschrien oder was weiß ich. Ich habe den Gift geschluckt und ich bin dann, als ich ein paar Tage schon Medikamente eingenommen habe, dann kamen sie zu mir und sie sagten, sie sollen bitte unterschreiben, dass sie freiwillig hier sind. Ich habe gesagt, ich bin aber nicht freiwillig hier. Ja, aber sie sollen das unterschreiben, bitte. Ich habe gesagt, nein, ich unterschreibe es nicht. Dann ist die Frau weggegangen, dann sind drei Leute oder so gekommen. Dann sagten sie zu mir, setzen Sie sich am Tisch. Und dann haben sie gesagt, bitte unterschreiben Sie das, das ist besser für Sie. Ich habe gesagt, ja, wieso? Ja, weil wenn Sie unterschreiben, dass Sie freiwillig hier sind, dann haben die Ärzte das Sagen, nicht mehr der Richter. Und die Ärzte können sogar sagen, sie dürfen früher raus. Ich habe gesagt, okay. Und was ist passiert? Sind die 6 Wochen vergangen, dann habe ich den Anwalt angerufen. Ich habe gesagt, ja, ich will raus, die Ärzte lassen sie mich zu. Ja, sie dürfen es nicht. Die Zeit ist stumm, hat der Anwalt gesagt. Ich habe gesagt, ja, aber die Ärzte sagen, ich bin noch nicht ganz gesund und ich muss bleiben. Und die Ärzte haben gesagt, sie haben unterschrieben, na, und sie sollen länger hier bleiben. Und ich habe mich, wenn ich mich recht erinnere, circa 8 Wochen dort festgehalten. Und dann durfte ich raus, aber natürlich mit der Post spritzen. Risperdal. Das war 2006. Wie lange hat man Ihnen diese Giftspritzen gegeben? Das habe ich bekommen von August bis Mai 2007. Von August 2006 bis Mai 2007. Im März 2007 war ich schon drinnen freiwillig, weil ich sehr depressiv geworden war von diesen Spritzen. Nochmal, was war passiert? Im März 2007. Ich war schon depressiv von diesen Spritzen. Ich war, ich empfand nichts. Ich empfand keine Gefühle. Mir hat nichts geschmeckt. Und ich fühlte mich leer und ich fühlte mich so müde. Ich hatte das Gefühl, ich krieche, ich laufe nicht, sondern ich, wie wenn man am Boden fällt, kaputt und man kann nicht laufen, nicht aufstehen.

okay, aus seiner Sicht, ne? Ich war schockiert und ich habe gesagt, jetzt gehe ich zur Polizei das anzeigen. Wieso habe ich eine Zwillingsschwester und ich weiß nichts davon, ne? Aber in dem Moment habe ich nicht gedacht, hallo, mein Vater hat sie doch zur Adoption gegeben. Er kriegt Ärger, wenn ich ihn anzeige, ne? Wenn ich das Ganze anzeige. Daran habe ich nicht gedacht damals, ne? Und ich war so auch durcheinander. Und mein Vater dann sagte, nein, das stimmt nicht, du hast doch keine Zwillingsschwester. Es ist mein ganzes Leben so gegangen. Hast du eine, hast du keine. Hast du eine, hast du keine. Das ist Sauerei, tut mir leid, dass ich jetzt so rede, aber das war alles zu viel. Und dann, ja, die Ärzte haben mich dazu gebracht, durch Folter, dass ich dann sage, nein, ich glaube nicht daran, dass ich eine Zwillingsschwester hatte. Haben Sie nochmal später Probleme mit diesen sogenannten Psychiatern gehabt? Oder war das nur dieser eine Aufenthalt? Nicht nur mit Psychiatern, mit der Stadt Erlangen. Ich wurde Nein, skaniert. Weitere psychiatrische Maßnahmen. Ja, ja. Ich war im Klinikum wieder im Jahr 2008 und wieder im Jahr 2009. Und das war das letzte Auch Mal. Auch Zwangseinweisungen? Mit Beschluss, ja. Weswegen? Mit Beschluss. Ja, im Jahr 2008, weil ich das Tiokaffee zerbrochen habe. Nochmal, was genau? Ich bin ins Tiokaffee gegangen, hier in Erlangen. Was ist das? Und ich habe die ganze Gläser, die ganze Flaschen oben, alles runter, alles zerbrochen. Und das habe ich mit Absicht gemacht. Wo sind Sie reingegangen? Ich habe das Wort nicht verstanden. In einem Café, ja, hier in Erlangen. Und das heißt Tio, T-I-O. Ach so, ja. Theodor, Ida, was weiß ich, O. Ja. Olaf. Also, es war so, ich bin schikaniert worden von einer Frau, die für das Kulturamt arbeitet. Und ich bin dahinter gekommen und ich kann es, weil ich klug genug bin. Und das haben auch Tests bewiesen, dass ich überbegabt bin. Also ich bin irgendwann dahinter gekommen, dass diese Frau mich schikaniert hat. Ich habe sie angezeigt und die Leute haben drüber gelacht. Sie sagten, sie können ja sowas nicht machen. Sie ist doch Beamtin. Kannst du nichts machen, vergiss es, hieß es. Und dann war ich so wütend deswegen, weil ich von dieser Frau ganz schlimm schikaniert worden bin, dass ich ins Bio-Café gegangen bin und ich habe alles runter gebracht. Und als die Polizei kam, ich habe gesagt zu Polizist, das hier habe ich zerbrochen. Die Haltestellen in der Todehäusanlage, wo ich wohne, hatte ich eine Gewalt zerbrochen. Und ich habe dies gemacht und dies gemacht, um mich zu schikanieren. Was passierte? Ich bin in die Psychiatrie gegangen. Die Frau Walz, als ich dann wieder raus war, hat mich mal begegnet in einem Nachtclub, hat sie mich angeschaut, ironisch, und hat gelacht. Was hast du davon also? Das hatte ich davon. Also, und dann waren Sie nochmal in der Psychiatrie, ein drittes Mal? Ja, ich habe jetzt meine Unterlagen nicht vor mir, aber das letzte Mal war im Februar, März 2009. Das war das letzte Mal? Ja, das war das letzte Mal. Das dritte Mal? Das war eigentlich das vierte, weil als zweite gilt die Frühling 2008, wo ich freiwillig hingegangen bin, um die Medikamente abzusetzen. Jetzt weiß ich. Also das erste Mal war August 2006, Juli 2006 bis Anfang September. Und das zweite Mal bin ich freiwillig hingegangen. Sogar zweimal im Frühling 2007 bin ich freiwillig hingegangen und zweimal. Und das zweite Mal habe ich geschafft, die Medikamente abzusetzen, dadurch, dass ich die Ärztin angelogen habe. Und dann war ich 2008 und das letzte Mal war 2009. Wieder mit Beschluss, weil ich mit der Situation die ganze Situation nicht akzeptieren konnte. Und meine Betreuerin hat wieder einen Antrag gestellt, dass ich hingehe. Was war denn beim dritten oder beim vierten Mal gewesen? Sie waren wieder in der Psychiatrie und was passierte dort? Welches Mal meinen Sie jetzt? Das letzte Mal. Das letzte Mal. Gab es da auch wieder Chemikalien, Giftstoffe und Folter? Das war nicht so extrem. Sie haben mir zwei Medikamente gegeben. Ich habe gesagt, bitte nicht zu viel. Ich kann es nicht vertragen. Und sie waren dann vorsichtiger. Sie haben täglich meinen Blutdruck gemessen. Ich habe viel zu oft EEG gemacht. Ja, aber ich habe wieder diese Medikamente bekommen. Aber das war das. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich Risperdal oder was anderes bekommen habe. War das Das denn letzte mit Mal. diesen sogenannten Medikamenten gut oder war es auch schlimm oder schlecht? Das war auch schlimm. Das war auch schlimm. Aber nicht so schlimm, weil die Dosis nicht so hoch Also war. Das war auch schlimm. geholfen hat es Ihnen Nein. grundsätzlich nie. Sowas hilft nie. Sowas hilft nie. Diese Medikamente beeinflussen die Hormone im Kopf irgendwie. Das ganze System wird gestoppt. Das Denken wird angehalten. Sowas hilft nicht. Man verhindert dich zu denken. Man verhindert dich, dein Problem zu lösen. Weil dadurch, dass man denkt, man kann herausfinden einiges. Natürlich, man kann sich auch irren, ja, wenn man belogen worden ist. Das bedeutet nicht, dass man krank ist, dass man spinnt. Ja. Wenn ich von 10 Menschen falsche Informationen bekomme, dann erzähle ich Sachen, die nicht stimmen. Das bedeutet nicht, dass ich krank bin deswegen. Aber Ich habe, ja. letztendlich war es wahrscheinlich von diesen sogenannten psychiatrischen Gutachtern abhängig, ob sie das Kind wiederbekommen sollten oder nicht. Es heißt so, das letzte Mal, wo ich die Frau Stravel oder vorletzte Mal, wo ich die Frau Stravel angerufen habe, vor ein paar Wochen oder so, sie sagte zu mir, oder es ist vielleicht ein Monat sogar, sie sagte zu mir, geben Sie mir eine Bestätigung, dass Sie wieder gesund sind. Und dann können wir darüber reden. Und jetzt heißt es von den Seiten des Jugendamtes, ja, keiner hat ja gesagt, dass Vanessa nicht ihre Tochter ist. Ich habe gesagt, ja, hallo, letztes Jahr meine Tochter war traurig. Sie sagte zu mir, ihre Mutter wäre tot. Die Vanessa gibt sowas nicht zu. Ja, klar, das Kind hat Angst. Ja, so ist es. Ich habe die ganze Zeit beteuert, dass ich einen Kaiserschnitt habe. Ich habe, aber das hat nicht ausgereicht, weil es ist jetzt so, vermute ich, man hat vielleicht behauptet, ich hätte das Kind meiner Zwillingsschwester getragen oder so, ausgetragen. Aber das kann auch nicht passieren, weil ich bin fruchtbar und sie war nicht fruchtbar. Also es geht nur ums Geld. Man hat mir einfach das Kind weggenommen, das Kind weggeschmissen und noch dazu, es gab Erpressungen. Aber das ist jetzt die andere Sache. Das ist jetzt die Geschichte. Bleiben wir besser auf das. Was für eine Erpressung? Ich habe letztes Jahr im Herbst ungefähr, ich habe mit einem Mann ein Gespräch gehabt, der mich monatelang verfolgte und ich habe zu ihm gesagt, ja, ich habe dich öfters gesehen, es war so, ich habe ein Problem, das heißt Gesichtsblindheit. Das bedeutet, ich kann eine Person sehen und dann wieder die Person sehen und ich kann diese zwei Begegnungen nicht miteinander verknüpfen. Ich habe total vergessen, dass ich die Person getroffen habe, weil ich sie einfach in meinem Kopf nicht im Vordergrund gespeichert habe, sondern irgendwo im Lager dahinter, weil es für mich unwichtig war. Also ich brauche viel Zeit, bis dass ich eine Person, ich weiß nicht, ob Sie über Gesichtsblindheit informiert sind, ich brauche viel Zeit, bis dass ich ein Gesicht einer bestimmten Person zuordnen. Also, dass ich ein Gesicht sehe und dann sage ich, aha, dieses Gesicht ist der Typ in der Tankstelle, an der Tankstelle und gleichzeitig der Typ von der Arbeit und gleichzeitig, ich habe ihn auch in dieser Kneipe getroffen. Na? Verstehen Sie, was ich meine? Das ist wie ein Puzzle. Ja, was war denn nun mit der Erpressung? Sie sprachen davon, dass es eine Erpressung gegeben hätte. Ja, und dieser Mann sagte zu mir, das war wieder ein Schock für mich, das war der letzte Schock, den ich erlebt habe und ich habe Tage gebraucht, bis dass ich das realisiere, dass er der Alexis ist, dass er am Leben ist und nicht gestorben ist, weil diese Person dachte, ich verstarb, als ich 10 war und er war 13, da wurde ich belogen. Und irgendwann war mir klar, dass er der Mensch ist, von dem die Behörde glauben, dass meine Tochter seine Tochter ist. Ja? Und er steht unter Erpressung, eine katholische Frau zu heiraten. Weil hierzulande, wer viel zu viel Geld hat, muss eine katholische Frau heiraten, damit das Nachkommen katholisch wird. Somit die Kirche sichert auch für die Zukunft ihre Einnahmen. Verstehen Sie? Das ist ein Geschäft. Und ich schreie im Internet, Sie sollen damit aufhören. Ja. Die Kirche raus vom Staat. Was hat denn der Mann noch erzählt? Er hat Ihnen gesagt, er würde erpresst werden, eine katholische Frau zu heiraten? Nein, es war so. Ich hatte ihn verwechselt mit einem anderen Mann. Ne? Ich dachte, der Mann, von dem die Behörde glauben, das ist jetzt, ich möchte sie durcheinander bringen. Fangen wir von Anfang an. Der Herr Letzes sagte mir im Jahr 2005, dass die Erlanger denken, meine Tochter wäre die Tochter eines Reichen. Mhm. Alex. Irgendwann habe ich einen deutschen Mann kennengelernt und er sagte zu mir, er heißt Alex, und sagte er zu mir, er heißt Klaus. Dann war ich verwirrt. Und irgendwann dachte ich, das ist der Mann, von dem der Herr Letzes gesprochen hat, wo die Behörde der Überzeugung sind, er ist der Vater meiner Tochter. Ja, und dann? Ja, und irgendwann sagte er zu mir, ich bin es nicht. Ja? Und Monate später kam dieser Alexis in Transfer und er sagte zu mir, dass er Halbgrieche ist und dass ich habe ihm erzählt über meine Probleme und ich habe gesagt, ja, so und so ist passiert und dann hat er gesagt, ja, er wird erpresst. Na? Dieser Mann, er wird erpresst, ne? Er muss katholisch. Und dann hat er gesagt, dass er die Person ist, wonach ich suche, wo die Leute mir die Tochter weggenommen haben, in der Überzeugung, er ist der Vater und er hat Geld, also nehmen wir das Kind, schnappen wir das Kind, ne? Und er sagte, ich bin die Person. Nicht der, wo du meinst. Und da war ich schockiert. Und dann sagt er noch zu mir, ja, weißt du noch, in Griechenland? Und in dem Moment war mir nicht ganz klar, was passiert ist. Ich war schockiert. Und dann habe ich einige Tage gebraucht, wo ich es realisieren konnte, dass er ein Halbgrieche war, den ich schon in meiner Kindheit kennenlernte. Wie sollte denn dieser Mann erpresst werden? Mit welchem Druckmittel? Mit meiner Tochter. Oder, also, mit welchem Druckmittel? Ja, wie sollte man ihn dazu zwingen, eine katholische Frau zu heiraten? Wie? Ja, sie wollten vielleicht mit meiner Tochter, dadurch, dass sie mir mein Kind nicht geben kann sein, oder auch noch, dadurch, dass sie mich in Gefängnis stecken. Und wie würden sie mich ins Gefängnis stecken? Man hat Beweise gegen mich gehabt. Irgendwelche Fingerabdrücke. Und das ist jetzt die andere Sache. Wieder von der Polizei. Ich weiß nicht, was die Polizei hier in Erlangen gemacht hat. Es gab eine schwangere Frau. Und ich wusste von einer Griechin, dass dieser Alex, aber ich wusste noch nicht, dass der Alex der Halbgrieche ist, ich dachte immer noch, das wäre dieser Deutsche. Ich wusste von einem Griechen, dass man ihm eine katholische Frau verpassen wollte und dass man ihr sein Sperma eingepflanzt hat, ganz gezielt, man wollte ein Nachkommen haben und man wollte ein männliches Nachkommen haben. Also man wollte ein Kind von ihm, ein Kind, und das sollte männlich sein, damit dieses Kind als katholisches Kind, als Kind einer katholischen Frau, das Erbe bekommt. Ja? Und diese Frau war schwanger. Welche diese Frau war, wusste ich nicht. Aber es war mir auch, ich war in meine anderen Probleme vertieft. Und diese Griechin hat zu mir gesagt, ich soll in Bleibegei arbeiten. Ich habe dort einen zweiten Job bekommen. Ich habe gleichzeitig, seit Jahren bin ich in Neunkirchen am Brand. Damals habe ich sechs Stunden am Tag gearbeitet und ich habe gerne eine zweite Arbeit angenommen. Und ich habe doch in der Küche zwei, dreimal die Woche gearbeitet, 2 bis 4 Stunden, je nachdem. Und irgendwann sagte die Mira zu mir, dass eine Frau, die dort bedient, schwanger ist. Ja, okay. Und wer der Vater ist, wissen wir nicht, sagte diese Griechin zu mir. Ja, okay. Und irgendwann diese Frau verlor das Kind. Und nicht nur sie verlor das Kind, sie wäre fast tot. Ich habe gehört, dass sie viel Blut braucht und dass es sehr gefährlich ihre Lage war. Naja, die Frau hat das Kind verloren, aber sie hat sich erholt. Irgendwann später sagte die Mira zu mir, sie ist doch deine Rivalin, sie ist die Frau, wo ich dir erzählt habe. Und da habe ich angefangen zu schimpfen und ich habe SMS geschickt an Bekannte. Ich habe gesagt, ihr seid Zuhälter und dies und das. Und irgendwann, Monate später, sagte der Alexis zu mir, ja, man denkt, du bist daran schuld, dass ich das Baby verlor. Ich habe gesagt, wieso? Er sagte, ja, sie war vergiftet. Ich habe gesagt, echt? Die Mira hat mir aber nicht sowas erzählt. Doch, sie war vergiftet. Ich habe gesagt, na und, was kann ich dafür? Hast du ihr was zu essen gegeben? Ich habe gesagt, nein. Ja, denk darüber nach. Hast du der Mira was gebracht? Hat gesagt, ja, der Mira habe ich aber mal was zu essen gebracht. Einmal wollte sie ein bestimmtes Gericht probieren von mir, weil sie als Expertin halt, sie sagte, ich will sehen, wie du kochst, bring mir jemals da. Ich habe ihr gefüllte Tomaten und so gebracht, der Mira. Ja, hast du ihr auch gegeben, der Schwangere? Hat gesagt, nein. Ja, bist du sicher? Dann habe ich gesagt, ah ja, die Mira sagte zu mir ein paar Tage später, ich soll ihr auch geben. Aber das war nicht am Tag, wo ich das der Mira gebracht habe, das Essen, das war 2 Tage später. Und dann hat er gesagt, ja. Und was ist passiert? Ja, die Mira sagte zu mir, sollen wir ihr auch geben, was zu essen? Und ich sagte, ja, das ist 2 Tage alt, 2 oder 3, kann ich mich nicht genau erinnern. Das ist nicht mehr frisch, sagte ich zu ihr. Ja, macht nichts, sagte die Mira. Dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist auch kein Fleisch drinnen. Das war nur Reis in Tomaten, also Gemüstach heißt es. Okay, und dann sagte, ich habe gesagt, gib's ihr. Nein, du sollst es ihr geben, sagte die Mira. Ich habe es ein bisschen toperipisica, das bedeutet, ich habe es so, dass es besser schmeckt, ne? Hat sie was gemacht. Hat gesagt, okay, und ich habe es dem Mädchen gegeben. Und der Alexis sagte zu mir, also, dass sie dann, nachdem das gegessen hat, es ihr schlecht ging. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ob das stimmt, das weiß ich nicht. Aber er hat zu mir gesagt, dass diese Leute mir vorwerfen, diese Frau vergiftet zu haben. Dann sagte ich zu ihm, hey, ich wusste noch nicht, dass sie diese Frau war, die man geschwängert hat. Also man hat hier in Erlangen eine Frau geschwängert, künstlich, um katholisches Kind zu bekommen. Kindeshandel. Das bedeutet Kindeshandel. Dann kam diese Griechin, sie hat mich benutzt, wenn das stimmt, ja? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Dann sagte er zu mir, hat gesagt, ja, und was jetzt? Er sagte, ja, du bist dann auch schuld. Ich habe gesagt, ja, wieso? Ja, wenn du es ihr erwähnt hast, ich habe gesagt, die Mira gab es mir, dass ich es ihr gebe. Und bist du sicher? Er sagte, na ja, das heißt, was weiß ich, fahrlässige Tötung. Ich habe gesagt, okay, ich übernehme die Verantwortung, wenn das stimmt. Ich übernehme die Verantwortung. So sagte er, ja, und was passiert dann? Dann gehst du ins Gefängnis, wenn du nicht zahlen kannst. Ich habe gesagt, okay, ich will mein Kind wieder zurückhaben. Und ich will, dass in dieser Geschichte die Menschen, die falsch gehandelt haben, die Menschen, die... Das war Mord, was die Frau getan hat. Das hat sie ganz bewusst gemacht. Und sie hat versucht, mich zu vergiften, noch dazu diese Griechin. Also das war nicht nur diese Schwangere, das Opfer. Ich bin auch Opfer gewesen. Aha. Und sie hat versucht, mich zu vergiften hier in Erlangen, weil da Alexis hinter mir her war. Aber sie hat das Gleiche, was dieser Schwangere passiert ist, ist mir auch in Griechenland passiert, als ich im fünften Monat war. Und in Griechenland, ich habe es überlebt, weil ich mich übergeben habe. Ich habe viel rausgespuckt, sofort, als ich das Getränk eingenommen habe, was mir meine Schwiegereltern damals gegeben haben. Und ich bin der Überzeugung, diese Griechin, die Kalomira Kontou, steckt dahinter, weil ich inzwischen ihren Ausweis gesehen habe und sie hat das gleiche Mädchenname wie meine Schwiegermutter. Und ich bin jetzt der Überzeugung, sie ist ihre Schwester. Zu 90% sicher bin ich, dass sie die Schwester meiner Schwiegermutter ist. Weil sie sind zwar nicht ähnlich, aber diese Mira sieht ähnlich mit einer anderen Schwester, der meine Schwiegermutter, die verstorben ist. Sie sieht ihr sehr ähnlich. Also nicht meine Schwiegermutter, mit ihr sieht sie nicht ähnlich. Aber diese Kalomira Kontou ist mit Sicherheit verwandt mit meiner Schwiegermutter. Und diese Frauen haben schon bei mir versucht, dass ich das Kind verliere. Und ich war im fünften Monat. Ich weiß nicht, warum sie im fünften Monat machen. Ich habe mal gehört, dass es sehr, sehr schwierig ist, dass das Kind überlebt, wenn im fünften Monat sowas passiert. Vielleicht deswegen war es mir auch damals passiert. Im August 99, ich war auch vergiftet. Und der Frauenarzt, wo ich ihn besucht habe, hat mich damals gefragt, Athena, nimmst du Drogen ein? Ich habe gesagt, ja, spinnst du? Nein. Da hat er gemeint, bist du sicher? Ich habe gesagt, hallo, ich hätte es dir gesagt. Naja, sei vorsichtig, sagt er dann zu mir. Und das liegt jetzt weit zurück und das ist in Griechenland. Ich weiß nicht, ob ich vom Krankenhaus noch was bekomme heute. Ich denke nicht. Das sind 12 Jahre vergangen. Melden Sie sich wieder, wenn Sie diese E-Mails fertig haben, ja? Diese E-Mail habe ich schon gespeichert. Ja, ich meine das E-Mail mit den Gutachten. Das mache ich gleich, nachdem ich auflege. Ja, gut. Okay? Dann bis zum nächsten Mal, ja? Auf Wiederhören. Okay, auf Wiederhören. Ciao.